Erster, hört zu, alle Völker. Die ganze Erde soll hören. Alles auf der Erde soll hören. Zweiter, Jahwe ist sehr wütend auf alle Völker. Er ist auch zornig auf ihre Soldaten. Er sagt, sie sollen sterben. Dritter, tote Menschen werden dort liegen. Ihre Körper werden stinken. Das Blut fließt von den Bergen. Vierter, die Sterne am Himmel gehen weg. Der Himmel rollt sich zusammen. Es ist wie ein Buch. Alles am Himmel wird welk. Es ist wie Blätter, die vom Baum fallen. Fünfter, mein Schwert im Himmel ist scharf. Es kommt jetzt auf Edom. Es kommt auf das Volk, das ich bestrafe. Sechster, Jahwe hat ein Schwert. Es ist voller Blut und Fett. Es ist Blut von Lämmern und Böcken. Jahwe macht ein großes Fest in Bozra. Er tötet viele Tiere im Land Edom. Siebter, wilde Ochsen sterben. Stiere sterben auch. Das Land wird voller Blut sein. Der Boden wird voller Fett sein. Achter, Jahwe wird sich rächen. Es ist ein Tag für Rache. Er hilft Zion. Neunter, Edoms Bäche werden zu Teer. Der Boden wird zu Schwefel. Das Land brennt wie Teer. Zehnter, es brennt Tag und Nacht. Der Rauch steigt immer auf. Das Land bleibt für immer leer. Niemand geht dort mehr. Elfte, Pelikane und andere Vögel leben dort. Eulen und Raben wohnen dort. Jahwe macht das Land leer. Er misst es mit einer Schnur. Zwölfter, niemand ist mehr König. Alle wichtigen Leute sind fort. Dreizehnter, Dornen wachsen in den Palästen. Brennnesseln wachsen in den Burgen. Schakale wohnen dort. Strauße leben auch dort. Vierzehnter, Wildkatzen treffen Schakale. Ziegengeister treffen sich dort. Nur Lilith wird dort ruhen. Sie findet dort einen Platz. Fünfzehnter, Schlangen bauen dort Nester. Sie legen Eier und brüten. Raubvögel sammeln sich dort. Sechzehnter, lest im Buch von Jahwe. Schaut nach. Nichts davon fehlt. Alles ist da. Jahwe hat es befohlen. Sein Geist hat es getan. Siebzehnter, Jahwe hat das Land verteilt. Er hat es mit einer Schnur gemessen. Die Tiere werden es für immer haben. Sie werden dort immer wohnen.